Diese Feldenkrais-Lektion geht in den Bereich unterer Rücken, Becken und Hüften. Bitte seien Sie besonders vorsichtig. Dieser Bereich löst Blockaden im unteren Rücken, in der Lendenwirbelsäule und kann auch Ihr Iliosakralgelenk wieder befreien. Machen Sie die Bewegungen vorsichtig, eher klein, langsam und achten Sie darauf, dass alles angenehm ist. Nichts soll wehtun, nichts soll unangenehm sein. Legen Sie sich dann wieder auf die vorbereitete Unterlage, auf Ihren Rücken. Genau. Gehen Sie wieder mit der ganzen Aufmerksamkeit in Ihren Körper. Spüren Sie, wie Sie liegen, wie die Unterlage gegen Ihren Körper drückt, wo Kontakt ist und wo kein Kontakt ist. Haben Sie wieder die beste Position gefunden, ein Kissen für Ihren Kopf, vielleicht die Füße aufgestellt, so dass der Rücken schon jetzt ein wenig entlastet ist. Und beobachten Sie sich. Wie sind die Füße? Wie weit sind die Füße auseinander? Wie sind die Beine, die Knie? Vergleichen Sie beide Seiten. Genau. Spüren Sie auch in die Schultern, in die Arme, in die Hände. Lassen Sie die Muskeln los, die Sie willentlich loslassen können, auch den Unterkiefer, und spüren Sie, wie der Kopf liegt, und lassen Sie den Atem fließen. Einfach so im Moment sein, und diese ganzen Feldenkrais-Prinzipien gelten auch für diese Lektion wieder. Eins habe ich schon gesagt, nichts tun, was unangenehm ist. Nicht in den Schmerz hineingehen, eher es langsam zu tun, vorsichtig, nicht wollen, sondern einladende Bewegungen. Haben Sie beide Füße aufgestellt und wie in anderen Lektionen auch schon, fangen Sie wieder an, den Kopf ein wenig zu rollen, den Kopf zu rollen wie eine Kugel. Ein bisschen zur Seite, nach rechts und nach links. Soweit es leicht geht. Spüren Sie wieder, wie der Weg ist, den der Hinterkopf macht. Wie rund, wie gleichmäßig ist diese Bewegung möglich. Gut. Merken Sie sich diese Bewegung wieder für nachher, so dass wir vergleichen können, ob sich diese Bewegung verbessert. Gut, dann als nächstes die Knie zur Seite. Die gleiche spielerische Art. Beobachten Sie auch, wie Sie diese Bewegung machen. Wie viel Bewegung ist in Ihren Hüftgelenken? Wie viel Bewegung im Becken? Wie viel Bewegung im unteren Rücken? Gut. In der Mitte bleiben und diesmal das linke Bein lang machen. Der rechte Fuß bleibt stehen. Ja. Aus dieser Position, soweit es leicht geht, ein paar Mal die rechte Hüfte heben und wieder loslassen. Die rechte Hüfte heben, das Becken rollt nach links und wieder zurück. Das rechte Knie bleibt dabei in der Mitte zur Zimmerdecke gerichtet. Anheben und loslassen. Ein paar Mal. Spüren Sie auch die Bewegung im Rücken, wie sich das Gewicht ein wenig verlagert. Ja. Okay. und loslassen. Wechseln Sie die Beine. Diesmal ist dann das rechte Bein lang, der linke Fuß ist aufgestellt. Und probieren Sie die gleiche Bewegung jetzt mit der linken Seite. Linke Hüfte heben und loslassen. Ein paar Mal. Das linke Knie bleibt in der Mitte. Ja, gut. Kleinen Moment anhalten. Ja, und dann machen Sie die Bewegung nochmal. Wieder heben Sie die linke Hüfte. Und beim Loslassen oder wenn Sie losgelassen haben, gehen Sie ein bisschen weiter und drücken die linke Hüfte, die linke Pobacke noch ein bisschen mehr in den Boden. So dass einmal sich die Hüfte vom Boden weghebt und das andere Mal die Hüfte ein bisschen in den Boden hineindrückt. Und auch diese Bewegung sanft und langsam und genau beobachten. Wie erleben Sie diese Bewegung in Ihrem unteren Rücken, in Ihrer Lendenwirbelsäule? Wie fühlt sich das an? Und achten Sie darauf, was ich zu Anfang gesagt habe. Die Bewegung soll angenehm sein. Nichts provozieren, nichts wollen, einladen. Gut, anhalten wieder. Wieder in dieser neutralen Position. Und dann beide Füße aufstellen. Wie zu Beginn. Und diesmal heben Sie die Hüften abwechselnd. Mal die rechte Hüfte heben. Das Gewicht rollt nach links. Oder im Wechsel die linke Hüfte heben und das Gewicht kommt auf die rechte Seite. Achten Sie darauf, die Knie bleiben in der Mitte zur Zimmerdecke gerichtet. Beobachten Sie, wie viel Bewegung ist in den Hüftgelenken. Wie erleben Sie das im unteren Rücken, im Kreuzbein, in der Lendenwirbelsäule? Ja, gut, nochmal in der Mitte bleiben. Zum Vergleich machen Sie nochmal das, was wir ganz zu Beginn gemacht haben. Bewegen Sie die Knie ein bisschen, beide Knie in die gleiche Richtung, zur Seite, nach rechts und nach links. Ja, so, jetzt ist wenig Bewegung in den Hüftgelenken. Beobachten Sie, wie das Becken den Knien hinterherrollt. Gut, und dann in der Mitte bleiben und nochmal die rechte Hüfte heben, mal die linke Hüfte heben, das Becken von einer Seite auf die andere rollen mit den Knien in der Mitte. Ja. Den Unterschied bemerken. Und dann machen Sie eine kleine Pause, vielleicht die Beine lang machen oder irgendeine Position finden, die für Sie angenehm ist. So einen kleinen Moment ausruhen, loslassen. Gut. Nochmal beide Füße aufstellen. Und ein paar Mal Ihr Becken ein wenig heben und wieder loslassen. Sie drücken die Füße in den Boden, je mehr Sie Ihr Becken heben. Sind beide Füße gleich? Okay, einen kleinen Moment loslassen, wenn das Becken am Boden liegt. Und dann nehmen Sie das rechte Bein über das linke Bein. Möglichst so, dass die Oberschenkel aneinander liegen. Und heben Sie so das Becken wieder an wie eben. Ja, so, der linke Fuß muss jetzt das ganze Gewicht tragen. Das rechte Bein ist passiv. Wie ist diese Bewegung möglich? Wie souverän, wie leicht, wie gleichmäßig ist es jetzt möglich, das Becken zu heben? Heben sich beide Seiten des Beckens gleich? Die rechte und die linke Seite. Immer wieder senken und heben, in der Bewegung bleiben. Und achten Sie darauf, nur soweit es leicht geht. Nichts wollen, nichts müssen. Loslassen und die Beine wechseln. Den rechten Fuß wieder aufstellen, das linke Bein über das rechte Bein. Und wieder das Becken anheben und senken. Hat das die gleiche Qualität wie vorher? Kann der Atem fließen? Ein paar Mal. Gut, und wieder loslassen. Beide Füße aufstellen, die Füße wieder in der besten Position. Und jetzt heben Sie wieder ein paar Mal das Becken an, mit beiden Füßen am Boden, vielleicht einen Unterschied entdecken. Gut, und dann bleibt das Becken am Boden und beim nächsten Mal Becken heben, belasten Sie nur den rechten Fuß. Der linke Fuß steht neutral am Boden und Sie heben das Becken, das ganze Gewicht auf den rechten Fuß. Wieder merken, wie ist es möglich, so das Becken zu heben? Spüren Sie das im rechten Bein? Vorsichtig. Gut, und dann ein paar Mal das Becken heben und die Belastung ist auf dem linken Fuß und das rechte Bein, der rechte Fuß ist passiv, neutral. Heben und loslassen. Wieder merken können Sie das Becken komplett parallel zum Boden hochheben und wieder loslassen. Ja. Und loslassen. Füße sind immer noch aufgestellt. Und dann noch einmal beide Füße wieder gleichzeitig belasten, das Becken heben. Und wie ist die Verteilung jetzt? Wie erleben Sie das jetzt in der Bewegung? Füße, Knie, Hüften, das Becken, den unteren Rücken. Wie wandert das Gewicht? Wie ist die Qualität der Bewegung? Gut. Und loslassen und die Beine lang machen. Stellen Sie dann beide Füße wieder auf. Und diesmal heben Sie beide Hüften gleichzeitig. Sie heben das Becken ein wenig vom Boden. Und wieder loslassen. Und auch das ein paar Mal zu tun. Und achten Sie auf das Loslassen, sodass das Becken wieder in seine neutrale Position zurückkommt. Und erst dann die nächste Bewegung. Können Sie atmen dabei? Empfehlung wäre auch hier, wenn Sie das Becken anheben, ausatmen und beim Loslassen einatmen. Wieder ist Bewegung und Atem zusammen. Spielen Sie ruhig mit dieser Bewegung. Wie weit ist es leicht möglich, das Becken zu heben? Immer ohne Ehrgeiz. Ja, merken, je höher Sie das Becken heben, desto mehr wandert das Gewicht durch den Rücken bis zu den Schultern. Spüren Sie auch den Weg, den dann der Rücken nimmt. Welche Teile der Wirbelsäule werden spürbar? Wie viele Gelenke, wie viele Segmente? Vielleicht spüren Sie sogar, dass bestimmte Segmente nicht frei sind, blockiert sind in irgendwie und sich nur zusammenbewegen. Diese Segmente laden Sie ein für mehr Beweglichkeit, für Flexibilität, für Geschmeidigkeit. Eine kleine Einladung. Genau. Und dann bleibt das Becken wieder am Boden liegen. Füße sind aufgestellt in der besten Position. Ja. Und jetzt heben Sie das Becken wieder ein bisschen an, nur ein bisschen, Zentimeter, und dann bewegen Sie das Becken in der Luft ein bisschen nach rechts, in Richtung rechter Hand, legen es hier ab und bringen es wieder zurück zur Mitte. Und achten Sie darauf, dass die Hüften parallel bleiben. Das Becken dreht nicht, sondern geht nur, wenn Sie es gehoben haben, nach rechts, zur rechten Hand und wieder zurück zur Mitte. Eine seitliche Bewegung. Genau, und machen Sie das ein paar Mal. Immer nur nach rechts und wieder zurück zur Mitte. Achten Sie weiter auf das Erleben in Ihrem Rücken, in Ihrer Wirbelsäule. Ja, wieder in der Mitte bleiben. Und dann die gleiche Bewegung nach links. Sie heben das Becken ein wenig an und bewegen es dann in Richtung linker Hand nach links, legen es hier auf den Boden, heben es wieder an und bringen es zurück zur Mitte. Mit Respekt, mit aller Achtung vor Ihrem Rücken, vor Ihren Bandscheiben, vor allen Segmenten der Wirbelsäule. Auch vielleicht Unterschiede wahrzunehmen. Vielleicht geht es nach links leichter oder nicht so leicht. Zurück zur Mitte. Nach links und zurück zur Mitte. Genau. Und wieder einen Moment anhalten. Und gehen Sie dann mit dem Becken wieder nach rechts, wie vorhin schon. Legen es nahe der rechten Hand auf den Boden. Und von hier aus machen Sie einen weiten Weg über die Mitte hinaus nach links. Legen es links nahe der linken Hand auf den Boden, heben es dann wieder an und gehen wieder nach rechts. Das Becken macht jetzt einen Halbkreis, einen Bogen durch die Luft. Von rechts nach links, von links nach rechts. Hin und her. Beobachten Sie, wie rund und wie weich kann dieser Bogen sein, den Ihr Becken macht. Und wie erleben Sie das in Ihrem Rücken? Kann der Atem fließen? Und der Kiefer bleibt entspannt. Alle unnützen Anspannungen loslassen. Nur diese Bewegung. Gut. Und wieder eine kleine Pause. Das nächste Mal, wenn Sie in der Mitte sind, wieder für einen Moment die Beine lang machen und spüren, wie ist der Kontakt zum Boden jetzt. Wie atmen Sie? Wohin geht mehr Luft? Welcher Atemraum öffnet sich? Wohin fließt die Luft zuerst? Okay, stellen Sie dann beide Füße wieder auf, wieder in der besten Position die Füße. Gut, diesmal heben Sie das Becken nur einen Millimeter an, einen halben Millimeter, so dass der Stoff der Hose noch am Boden ist. Und fangen Sie jetzt an, das Becken zur Seite zu bewegen, nach rechts und nach links, aber ohne es abzusetzen. Das Becken bewegt sich auf einer horizontalen Ebene, nach rechts und nach links. So als wollten Sie mit Ihrem Becken, mit Ihrer Hose den Boden wischen. Langsam hin und her. Ja, gut. Kleinen Moment in der Mitte bleiben. Dann das Becken ein bisschen höher heben, vielleicht 2 Zentimeter. Das Becken auf einer horizontalen Ebene von einer Seite zur anderen bewegen. Richtung rechte Hand, Richtung linke Hand. Achten Sie darauf, das Becken dreht nicht. Die Hüften bleiben parallel zum Boden, im gleichen Abstand zum Boden. Gehen nur zur Seite, eine Seitwärtsbewegung. Beobachten Sie wieder Ihre Wirbelsäule. Wie weit ist das spürbar? Ja, machen Sie Pause, wann immer Sie Pause brauchen, bevor Sie müde werden. Legen für einen Moment das Becken wieder auf den Boden zurück, in der Mitte, in der neutralen Position. Und heben Sie das Becken nochmal auf eine dritte Ebene. Vielleicht noch ein bisschen höher. Ja, ohne ins Extrem zu gehen. Da, wo Sie immer noch bequem sind. Und bewegen Sie das Becken auf dieser horizontalen Ebene nochmal zur Seite, nach rechts und nach links, diese Wischbewegungen in der Luft. Vielleicht zu entdecken, ein anderes Segment, ein anderer Bereich der Wirbelsäule wird jetzt nochmal aktiviert. Die Gelenke können sich öffnen, die Wirbelsäule wird freier. Immer wieder diese einladenden Bewegungen. Nichts zwingen, nichts wollen, sondern einladen. Freundlich sein zu Ihrem Körper. Gut, und dann wieder in der Mitte bleiben. Die Beine wieder lang und spüren wieder nach. Wie liegen Sie jetzt? Wie liegt der Rücken auf? Wie erleben Sie diesen Raum von Lendenwirbelsäule, Becken, Hüften, Ihren Bauch, Ihren Atem? Stellen Sie dann nochmal wieder beide Füße auf. Wieder die beste Position finden für Ihre Füße. Ja. Und dann heben Sie das Becken wieder an. Diesmal halten Sie das Becken in der Luft. Genau. Und senken Sie jetzt nur die rechte Seite ab. Die linke Seite bleibt stehen. Die bleibt in der Luft.